Der politische Körper. Arvida Biström, Model und Künstlerin aus Schweden, hat in einem Werbespot der Firma Adidas mitgewirkt. Weil in dem kurzen Film ihre unrasierten Beine zu sehen waren, bekam die 26-Jährige kurz darauf Hassnachrichten und Vergewaltigungsandrohungen. Biström wollte mit ihrer Aktion traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit und Gender infrage stellen. Die Bilder ihrer Beinbehaarung haben niemandem geschadet und dennoch für Empörung gesorgt. Die harschen Reaktionen lassen sich damit erklären, dass starke Normabweichungen vom Idealbild eines Körpers beim Menschen Ekel auslösen, den sie dann moralisch umdeuten. In einem Geschäft in Manhattan hat sogar eine weibliche Schaufensterpuppe mit Achselhaaren vor einigen Jahren für Aufruhr gesorgt. Auf den Körper als politisches Symbol reagieren Menschen je nach Emotionsprofil ganz unterschiedlich. Auch hier kann sich die Kodierung allerdings verschieben. So galt in fast allen Kulturen, unabhängig voneinander, ein heller Teint als Attraktivitätsmerkmal. Evolutionsbiologen vermuten, dass es sich bei heller Haut um einen Stimulus handelt, der Jugendlichkeit anzeigt, weil Kinder meist hellhäutiger als ihre Eltern sind. In Europa war die edle Blässe außerdem über viele Jahrhunderte ein Statusmerkmal von Mitgliedern der Oberschicht, die von Feldarbeit und körperlicher Anstrengung verschont wenig Sonne abbekamen und daher blaublütig wirkten, weil ihre Venen besser zu sehen waren. Inzwischen ist ein dunklerer Teint ein Progressivitätsmarker, der Offenheit und Gesundheit symbolisiert. Wer gerne und viel reist oder sich über seinen Körper individuell ausdrücken will, ist eher sonnengebräunt. Bei der Körperform liegt der Fall ähnlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland, wie noch heute in vielen Ländern, Leibesfülle ein Merkmal für einen hohen sozialen Status. Für Autorität. Man konnte sich Essen leisten. In Deutschland signalisiert ein stattlicher Körperumfang heute dagegen für viele Kontrollverlust und damit eher Unterschicht. Schlanksein hingegen deutet auf Selbstkontrolle und Autonomie, Freiheit sowie auf einen gesunden Lebensstil, Reinheit, was besonders den spirituellen Progressiven wichtig ist.